Aus Anlass des 5. Todestages von Genossen Kim Jong-il brachte die Zeitung Rodong Sinmun vom 17. Dezember einen Leitartikel unter dem Titel »Auf dem vom großen Genossen Kim Jong-il gebannten Weg zum endgültigen Sieg energisch voranschreiten«. Im Leitartikel wurde hervorgehoben, der große Genosse Kim Jong-il gilt als das ewige Antlitz vom starken Staat Paekdusan, das eine neue Glanzzeit des Erstarkens und Gedeihens des Heimatlandes und des Volkes einleitete und sie zum letzten Angriff kräftig aufrüttelt. Die vergangenen 5 Jahre waren die unvergesslichen Jahre, in denen alle Koreaner es aus tiefster Seele empfanden, welche großartige Verdienste sich Genosse Kim Jong-il um die koreanische Revolution erwarb. Es waren heilige Tage der ewigen Seligkeit vom Führer, in denen das Streben und der Wunsch der Koreaner danach, unter Führung von Marschall Kim Jong-un, die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf ewig hoch zu verehren, auf einem erhabenen Niveau verwirklicht wurden. Die Führung von Marschall Kim Jong-un ist ein kämpferisches Banner, das die PDAK und das koreanische Volk auf dem von Kim Jong-il gebannten siegreichen Weg ganz sicher führt. Alle sollen im festen Zusammenschluss um Genossen Kim Jong-un für die glänzende Vollendung der koreanischen Revolution, der Genosse Kim Jong-il sein ganzes Leben widmete, noch energischer kämpfen.